hören Sie jetzt im Schneckenradio. Anmerkungen zum Weltgeschehen. Willkommen zum, ich glaube, das ist der... Keine Ahnung, 5., 6.? Der 7., glaube ich. Wie viele hatten wir? Auf der Krim hatten wir 5. Ich weiß es gar nicht. Dann haben wir noch einen danach gemacht, glaube ich. Ja. Dann haben wir, glaube ich, noch 3 danach gemacht. 3? Ja. So einen auf der Rückfahrt? Rückfahrt? Welcher Rückfahrt? Von, also von der Ukraine. Haben wir es im Flieger? Ich dachte am Bahnhof oder sowas. Also irgendwas, was wir, glaube ich, nicht verwertet haben oder sowas. Dann in der Altstadt. Das haben wir, glaube ich, veröffentlicht, wo es halt ein bisschen geboostet, wo ich den Windschutz nicht dabei hatte. Ja. Und dann mit A.N., wo wir viel zu viel gelabert haben, als dass wir das hätten veröffentlichen wollen. gelästert haben. A.C.M. eigentlich. Ja. Damit sie sich auch jetzt mal direkt angesprochen fühlt. Und nicht zu viele Alternativen hier offen bleiben. Ja, genau. Wir könnten auch A.S. sagen. A.S. Ja. Das ist eine andere Person, oder was? Ja. Einfach nur, um das ein bisschen in den Raum zu streuen. Natürlich. Einfach nur ganz viele Buchstaben. Das ist ja auch eine große Lästerkuh, muss man auch mal sagen. Ja. Wunderschönes Wetter. Und wir sehen hier ganz viele Touristengruppen. Vorher war es kalt? War es schon mal kalt? Oder? Es war warum, also frisch, auf jeden Fall. Keine Sonne, das war, glaube ich, das Nervige in letzter Zeit. Obwohl, seitdem wir aus dem Urlaub zurück sind, ging es eigentlich vom Wetter her. Heute ist auch Pink Pop Royal in Ippenbüren. Oh ja. Schöne Grüße und extra ist Heino da. Heino! Es ist in Ippenbüren. Warum und weiß keine Sau? Heino und Donuts! Ja. Es ist ungefähr so, wie sich einen Teller voller Süßspeisen nehmen und mitten rein einen Fisch reinlegen. Ja. Das war eine Anspielung auf mich, glaube ich gerade. Ja, die Donuts sind heute auch da. Spielen 3 Lieder. Ja, 3 Lieder. Für 25 Euro. 25 Euro. War mir zu teuer und den Verein fand ich jetzt auch nicht so toll, dass ich jetzt irgendwie dahin müsste, um ihn zu feiern. Aber ein paar sind da. Also ich glaube, sie haben 500 Karten verkauft. 500 Karten nur? Von 1200? Sie wollten 2000 verkaufen, 2000. Haben 500 verkauft. Das ist auch, naja. Ich gehe davon aus, dass sie, also sie sagen zwar 600, aber ich glaube, die haben 100 verschenkt einfach. Kann natürlich auch sein. Aber da kommt ja schon mal ein bisschen Geld bei rein. Bei 500 ja, mal bei 27,50. Das ist aber in drin, ist nicht draußen. Ja, also es ist in Ippenbüren im Bürgerhaus und das ist für Kabarettveranstaltungen ganz toll, aber für Rockkonzerte glaube ich eher... Ja, mit Sitzplätzen wird es schwierig. Ja, man soll ja nicht schlechtes unken, vielleicht funktioniert es ja. Ne, vielleicht wird es ja auch ein Knaller. Ich hätte da halt nie so viel Geld für bezahlt. Wobei, du bezahlst heutzutage, also dieses türkische Ding da in Bochum, wo ich hin wollte, oder in Köln, weiß gar nicht mehr, hat ja auch 30 Euro gekostet und da waren auch nur 2 Bands. Aber ich glaube, die hätten länger als 3 Lieder gespielt. Ich mal von aus, oder 3 Bands. Ja gut, Musik gibt es so angeblich von, ich weiß nicht, 18 bis 24 Uhr, 6 Stunden Musik. Ja, aber das meiste will man halt einfach nicht hören. Also ja, man geht ja bestimmt auch hin, nur zu den Bands hin, die man auch hören möchte. Also macht man eigentlich normalerweise immer so, weil mehr als 3 Bands kannst du dir eh nicht anhören. Bei 3 Liedern? Wieso? Ja, ich finde es anstrengend. Das weil Programm war halt vorher unklar, deswegen... Die haben einfach so viel reingeballert, wie es so geht. Und naja, aber schöne Grüße. Schöne Grüße, genau. Und ein anderes Thema, Neujahrsfest. Das jüdische Neujahrsfest war jetzt am Donnerstag. Ja. Und ja, wir haben es bei meiner Großmutter im Kreise der Familie gefeiert. Und Carsten war auch dabei, der mittlerweile auch zur Familie gehört. Tue ich das? Ja, irgendwie schon. Kennst ja alle. Der doofe Onkel, der immer so viel Scheiße labert. Wieso der doofe Onkel? Ich spreche ja kein Russisch. Ja und? Ja und? Ralf spricht auch kein Russisch. Achso. Der gehört nicht zur Familie, doch. Doch, weil es dir doch vorher nicht aufgefallen ist, Ralf spricht auch kein Russisch. Ja. Simon auch nicht, trotzdem gehört er zur Familie. Simon ist sowieso sehr sprachvoll, muss man doch sagen. Ja, für seine 9 Monate. Sagt nicht viel. 10. Sagt nicht viel. Aber wenn er was sagt, dann hat es Gewicht. Ich habe deinen Onkel gefragt, wo Putin herkommt. Und er sagt, er weiß es auch nicht. Ja, wahrscheinlich hat Putin so eine nebulöse Figur, die keine Geschichte, keine Vergangenheit, kein gar nichts hat. Er ist aber aufgetaucht. Also vor 1,5 Wochen war es, glaube ich, dass halt rumging Medvedev. Jetzt gerade kann ich gut aussprechen. Also sonst habe ich immer so ein, wo kommt das J hin? Medvedev tauscht doch seine Position gegen die von Putin. Also ja. Er wird Präsident, der nichts zu sagen hat. Und Putin wird wieder Er wird Premier und Putin wird Präsident? Genau. Achso. So, dass Putin wieder an der Stelle ist, mehr zu sagen zu haben und den Staat lenken zu können. Und er kann ja wieder 2 Amtszeiten, glaube ich, wieder machen. Genau. Das heißt noch 10 Jahre, dann ist er, glaube ich, Mitte 70 oder so. Ach, der wird wahrscheinlich bis zum Tod regieren, glaube ich. Dann wechseln wir wieder für eine Periode und dann ist er nochmal bis er 90 ist. Das ist aber schon ein bisschen Lücke im System. Ja, aber sie wählen ihn ja auch. Außer auf dem Parteitag haben sie Putin ja zugejubelt. Aber deswegen habe ich halt gefragt, oder was, also man kann das ja nicht einfach so machen. Also man muss ja eigentlich irgendeinen Apparat im Hintergrund haben, der einen stützt, weil als einzige Person kann sie dann normalerweise umgehauen werden. Ja, aber ich kann mir gut vorstellen, weil in den 90ern so viel Chaos in Russland herrschte nach dem Zerfall der UdSSR und Leute sich so Sicherheit und irgendwo Stabilität gewünscht haben und die glauben, es bei Putin ist wieder zu finden, weil er ja die mehr oder weniger eigentlich schon die alten Werte der Kommunisten oder so etwas Ähnliches vertritt. Also, ja gut, aber Konkurrenten werden ja auch in den Knast geworfen. Ne? Also. Ja. Ja, Opposition wird immer zerschlagen. Gibt es ja eigentlich gar nicht. Ja, merkwürdig, ne? Aber das fand ich auch ganz lustig, dass dein Onkel sagte, also wir wissen nicht, wo der hergekommen ist. War KGB, und aber dass er plötzlich Staatssänger werden sollte, das war irgendwie ertrappelt. Jetzt ja, kommen irgendwelche Leute mit Essenssachen, glaube ich, oder was? Ja, hier gibt es doch ganz viele Restaurants. Die werden jetzt beliefert. Also heute stört man nicht den fehlenden Mundschutz, sondern irgendwelche Leute, die Essen transportieren. Also im Schatten wäre schon ein bisschen windig. Also könnte wärmer sein. Kann man auch rausschneiden. Ja, jüdisches Neujahrsfest. Zurück zum Thema. Da gibt es auch einige Traditionen, die jetzt Carsten auch gelernt hat. Zu spät kommen. Zu spät kommen, ganz wichtig. Vor allem sich verabreden und einfach nicht da sein. Ich war da, du warst nicht da. Ich war auch da. Ja. Ich war da. Aber nicht pünktlich. Du warst auch nicht pünktlich. Naja, und dann, die erste Tradition ist, man muss Äpfel mit Honig essen, damit das ja süß wird. Was keiner gemacht hat. Doch, haben alle gemacht, aber nicht zuerst. Ja, eben. Wir haben zuerst uns aufs andere Essen gestürzt. Und dann muss man was vom Fischkopf essen. Meine Oma war so clever und hat auf dem Teller Stücke vom Fischkopf und vom Fischschwanz hingelegt. Ich habe direkt zum Schwanz gegriffen. Und wenn man den Kopf isst, dann heißt es, man isst irgendwie an der Spitze von irgendwas. Und wenn ich einen Schwanz habe, bin ich im Arsch. Ja. Das nächste Jahr ist vorbestimmt schon für mich. Jetzt riecht ja nach Frittieren. Ja, da unten wird der Fisch gemacht. Ja. Ja, ansonsten gab es reichlich Essen halt. Obwohl das erste Fischgericht, das habe ich auch als solcher nicht erkennen können, muss ich sagen. Welches erste Fischgericht? Das mit dem roten Zeugs oben drauf. Mit Tomate. Ich hätte auch gedacht, es könnte auch jetzt Hühnchen sein können. Aber bei eurer Familie trocken. Ist ja sowieso immer darunter immer Fisch zu finden. Nicht immer. Wir essen gar nicht so viel Fisch. Doch, wir essen verdammt viel Fisch. Ja, eben. Ja, immer auch Kontrahaltung, ne? Wenn Carsten was sagt, immer, nee, ist halt eigentlich total Quatsch, aber unterm Strich stimmt es natürlich. Wir kommen ja auch vom Schwarzen Meer. Da isst man halt viel Fisch. Kennst du eigentlich die, die junge Dame, die Obdachlosenzeitung verkauft beim Kaufland in Derendorf? Nicht persönlich, aber ja. Ich habe die schon öfters gesehen, ja. Da habe ich aber das Problem, was heißt Problem, aber ich kaufe ja von Leuten, die so jung sind, der hat die Zeit aber nicht. Die ist auch wirklich sehr jung. Ich glaube, die ist Anfang 20 oder so. Ja. Wenn sie das ist. Sieht aber auch so freundlich aus, wie ich mir so, wie soll ich sie denn verkauft, die Obdachlosenzeitung? Also die macht jetzt nicht den Eindruck des typischen obdachlosen Junkies, nee, oder sowas. In dem Alter, was eigentlich eher so typisch ist. Irgendwo habe ich gestern auch einen jungen Mann gesehen, der das gemacht hat. Verstehe ich nicht. Verstehe ich echt nicht. Den kaufe ich aber auch so eine Zeitung nicht ab. Nee, aber ich verstehe nicht, warum. Warum ist. Wieso ist man so alternativlos, dass man jetzt sich hinstellen muss, obdachlosen werden? Nee, also sieht ja ein bisschen typisch aus, die junge Dame, und dann strenger Haushalt, keine Ahnung was, zack, weg. Kann natürlich auch sein. Also Gründe wegzulaufen hat es ja. Ja, gut, aber man kann trotzdem Schule, Ausbildung und sowas. Gibt es staatliche Förderung, die das unterstützen auch. Also so ist das nicht. Man ist ja nicht wirklich, aber sicher. Obwohl, gut, ich hab gut reden, ich hab da keine Ahnung. Ich musste nie von zu Hause weglaufen, meine Mutter ist weggelaufen. Sehr gut. Ja, meine Eltern wohnen noch bei mir zu Hause, das finde ich auch nicht gut. Ziehen nicht aus. Da kaufe ich aber auch, also grundsätzlich kann man moralisch vielleicht sagen, naja, ab und zu mal was spenden ist vielleicht bestimmt nicht verkehrt. Ach, ich war. Aber dann würde ich sagen, für Leute, die wo man meint, naja, den könntest du aber wirklich mal gebrauchen. Ja, aber es gibt auch so viele Nebenjobs für Leute, wo man auch nicht unbedingt gemeldet sein muss und keine Ahnung. Für die Jüngeren ja, aber ich meine, für so einen alten Penner jetzt. Ja, okay, aber für so eine junge Frau, die ist. Nee, mein, da würde ich auch nichts geben. Also ich meine. Also es gibt wirklich so viele Jobs. Da gibt's irgendwie Alternativen. So viele Alternativen, dass man machen kann. Ich meine, du kannst ja umgehen. Also, ich weiß nicht, kommst du an eine Wohnung dran, wenn du keine Kohle hast? Kein Job, es ist immer dieses Gesetz, ne? Kein Job, kein Zuhause, kein ja. Job. Kein Job, kein Zuhause. Es gibt ja halt so Förderprogramme und es gibt schon Möglichkeiten. Ich weiß halt nicht, wie ihre Situation ist, aber es gibt schon vor allem für Frauen mit Migrationshintergrund, die von zu Hause aus reisen, gibt es ja auch so Initiativen, feministische Initiativen, die dann unterstützen und denen irgendwie Wohnung geben und Ausbildung und so. Auch. Hat die scheinbar auch noch keiner drauf angequatscht. Also sie steht jetzt auch bei der Apotheke. An der Haltestelle Raterstraße. Da rechts rum ist ja. Doch, stimmt. Ja, da habe ich schon mal gesehen. Ja, ja, also wenn es gibt. Wenn Kaufland nicht steht, dann steht sie da. Ja, ist schon. Wobei da man da noch weniger vermutet, dass jemand da eine Obdachlosenzeitung verkaufen möchte. Vor allem, wenn er so jung ist. Also. Sie sieht auch immer so furchtbar freundlich, also was ist furchtbar, sie sieht immer so, so schrecklich freundlich. Schrecklich freundlich. Immer so negative Begriffe dafür. Nein, die sieht wirklich immer sehr freundlich aus und so. Ja, das macht keinen Spaß, solche Leute zu ignorieren, aber ich mache es ja trotzdem. Ja, ja, genau, das ist es ja. Es macht keinen Spaß, sie zu ignorieren. Man möchte schon fragen, hey, was ist los mit dir? Ja, mach doch. Ja. Können wir ja mal machen. Wer es als Erster trifft, aber das bin ich ja wahrscheinlich, also habe ich die Arschkarte wieder. Also die Arschkarte. Ich würde schon ganz gerne wissen, warum man. Ja, jemand, der auch Probleme hat, ist derzeit Ashton Kutcher. Ashton? Was hat denn der Ashton für ein Problem? Gefühlvolle Überleitung. Er zickt sich mit seiner Frau an über Twitter. Nicht so albern. Ich glaube, es ist einfach nur Gerüchte. Demi Moore, alias Ed Merce Kutcher, hat irgendeinen Philosophen zitiert, Epikur, glaube ich sogar, mit irgendeinem blöden Zitat über Vertrauen. Da würde ich mir auch angepisst fühlen, wenn meine Freundin so besserwissere Epikur-Zitate bei Twitter in meine Richtung raushaut. Ja, okay, das ist bei uns ein bisschen schwierig, weil du selten auf Twitter bist. Richtig. Ich würde auch wahrscheinlich nicht lesen. Nee. Weil so im Du liest das nicht, was ich schreibe? Ich habe ja meistens nur hier so die Timeline an und da fließt ja alles so durch. Ich lese ja nicht die Timeline bis zum Endeffekt durch, immer. Und da ich grundsätzlich davon ausgehe, dass du eigentlich gar nicht bei Twitter bist. Was auch recht vernünftig ist, weil ich auch wirklich bei Twitter bin. Aber ich glaube, es ist einfach nur so ein albernes, wir müssen wieder ins Gespräch kommen irgendwie. Er soll ja schon irgendwas gehabt haben mit irgendwem anderen. Ja. Das ist zwar auch alles so. Ich meine, in so einer Welt, die wirklich so rein oberflächlich einen auch erscheint, ich meine, ich kann mich auch völlig täuschen, aber ich glaube, dass es schon sehr oberflächlich ist, alles, dann ist es nicht verwunderlich, dass man auch mal irgendwie, wenn sich die Frauen dem auch so anbieten. Ja, sie wird ja auch nicht jünger. Nee, wobei die immer noch verdammt gut aussieht. Also, ja, aber halt, das war sie aber immer so. Also so ein bisschen kalt vom Gesichtsausdruck, immer so. Ja, die hat schon. Ich fand die nie attraktiv. Ich finde die schon attraktiv. Auch ungeschminkt nicht attraktiv. Mein Typ wär's nicht. Ich finde ihre Tochter sehr hübsch. Die sieht doch genauso aus. Ja. Ja, super. Obwohl die Tochter jetzt hat ein bisschen herbere Gesichtszüge. Die hat auch was von Bruce. Bei irgendeiner Comedy-Veranstaltung, also es gibt ja dieses, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, das können wir verlinken. Es gibt ja dieses Show, wo Leute sich verarschen lassen müssen, die im Rampenlicht stehen. Und die sind aber auch anwesend. Es gab sowas für David Hasselhoff und es gab so etwas ja auch für Charlie Sheen. Ah, es gibt auch sowas auch für die Dings, für die Pamela Anderson. Ja, gab's auch. Ja, ja. Der einzige richtig gute Joke da war, dass Charlie Sheen eigentlich das gleiche Schicksal wie Bruce Willis ereilt hat. Im Alter ist er rausgeschmissen worden und Ashton Kutcher hat seine Position übernommen. Den fand ich mal ganz gut. Und dafür war halt die erste Folge von Two and a Half Men jetzt schon ganz witzig. Einigermaßen witzig. Also dafür, dass ich sonst überhaupt nicht lache über diese Sendung, habe ich da, glaube ich, glaub, das liegt mal gelacht. Hängt damit zusammen, dass man jetzt mit jemandem ein bisschen auf Deutsch geguckt haben. Auf Englisch, glaube ich, wie viele andere Sendungen, ist die viel witziger. Ich bin mal gespannt auf dieses Modern Family, was wir jetzt gucken, wenn es mal auf Deutsch kommt. Ich würde mir ganz gerne auf Deutsch angucken, ob das immer noch so witzig ist. Nur so unbekümmert. Das ist witzig bei Modern Family, es, ich glaube, ist es gibt so eine geschauspielert. Ja, also wir gucken gerade Modern Family, haben die ersten 4 Folgen auf Englisch gesehen. Und jetzt kommen irgendwie die jungen Leute dabei. Du bist ein Abschied. Mit Bier. Ja. Um 10:30. Oder sind. Ne, Fußballfans sind es nicht. Ich muss bis 11 warten können. Und also Ed O'Neill, Al Bundy ist mit dabei als Familienoberhaupt. Ich glaube, seine Tochter kennt man so, also die Filmtochter kennt man noch irgendwo her. Ja, die sind Schwägerin aber auch in irgendwelchen Serien. Seine Schwägerin? Ja, meine ich, nee. Doch, den Schwiegersohn kennt man auch in den Schwiegersohn? Ja. Der mit den ganz. Der Tumbe, ja. Der Verpeilte. Ja. Und die Frau kennt man aber auch aus in seiner Serie. Der meine ich ja, das ist ja seine Tochter. Nee, seine Ehefrau, die Mexikanerin. Die kannte ich nicht. Doch, die kenne ich aus einer anderen Serie. Und das ist eine. Wie heißt denn das? So Patchwork Family. Nein, die Serie selber ist eine. Ich kenne den Fachbuch, also es ist eine Doku-Comedy. Es ist keine Sitcom, üblich in den Namen. Ja, es gibt keine Lacher, also keine aus vom Band, aber es ist eine Doku-Comedy. Das heißt, einerseits werden die Geschichten erzählt und andererseits müssen die Hauptpersonen auch noch irgendwie so ihre Statements dazu machen, was da wohl naja, von der Kamera sich hinsetzen, welche Statements passiert und wie sie irgendwas. Und die Kameraführung ist auch sehr interessant. Also es ist halt nicht so wie dieses typische Sitcom aus aller Perspektive alles zeigen. Ja, es ist halt Dokumentarstil. Genau, und es wirkt da so ungeschauspielert. Das finde ich so ganz witzig. Weil die Dialoge. Ja, und der Dokumentarstil ersetzt halt die Gedanken der einzelnen Leute, die sie halt während. Genau, und die Reaktionen sind dann auch. Die Reaktionen, also man jagt nicht um jeden Sketch. Ja, wie gesagt, das ist Mischmasch, ne? Es gibt schon ein paar komische Witze. Und dann bei ein paar Sachen hauen sie halt richtig auf die Kacke. Also in der Folge war es, glaube ich, so, wo. Man muss das den Charakteren sagen. Also das ist vielleicht ganz interessant. Weil. Es sind Pi mal Daumen 3 Paare. 3 Patchwork-Familien, drei Paare. Genau. Die für sich sozusagen. Also eine Gesamtfamilie, aber jeder für sich hat eine Familie. Der Vater ist mit einer deutlich jüngeren. Mexikanerin. Mexikanerin, das heißt Latina. das wollte ich drauf. Zusammen und ihrem Sohn. Die Mutter kommt auch irgendwann in der vierten Folge, glaube ich, vor, wo es zu Reibereien kommt. Daneben gibt es seine Tochter, die einen bisschen tummen Mann hat, samt zweier Kinder. Drei Kinder. Zwei. Drei. Zwei Töchter und ein Sohn. Stimmt, zwei Töchter und ein Sohn. Sowie ihrem Bruder, der schwul ist und mit seinem übergewichtigen Freund ein Kind adoptiert in der ersten Folge. Und der übergewichtige Freund präsentiert das sehr schön zu Elton John Musik in einem sehr Lichtstrahl. Also ist völlig so okay. wie König der Löwen, ja. Genau. Diese Szene, wo die diesen kleinen Löwen da präsentieren der Welt. Und da kommt er auch in diesem Gewand da und hält dieses kleine Mädchen hoch und seine Familie. So muss ich. Also wir hauen dann richtig auf die Scheiße. Nicht so, so angedeutet, sondern richtig fürchterlich. Also schon sehr witzig. Und das in der... Also ich glaube, Synchronisation hat ein paar Grenzen. Und das ist halt da, wenn die Art der Darstellung ganz wesentlich ist für die Witze. Also dieser Dokumentarstil ist ganz wichtig für die peinlichen Momente. Ja. Und ich befürchte, das kann man nicht ins Deutsche übersetzen. Nee, glaube ich auch nicht. Vor allem bei dem Ehemann, diesem verpeilten Familienvater, der irgendwie dauernd auf irgendwelche fremden Frauen glotzt und dann in der letzten Folge, I have Gloria, wie der Stiefmutter versucht hat, die Brüste zu packen. Also er wird sich bei der letzten Folge, die wir gesehen haben, war der Freund der ältesten Tochter auch anwesend, also von diesem verpeilten Paar. Und die Mutter mochte den nicht, hat ihn aber zum Essen eingeladen, um denen quasi eine Chance zu geben, sich vorzustellen. Und da taucht dieser Junge auf und der ist Musiker. Er löst den Konflikt eigentlich mit der Mutter seiner Freundin. Stimmt das? Ja, nee, nein, das mit war der Oma. Mit der Oma und mit der neuen Freundin, Frau. Ja, die mit der neuen Frau ihres Ex-Manns so ihre Probleme hat. Und der Sohn, Entschuldigung, der Freund der Tochter löst diesen Konflikt durch irgendwie der ernst gemeinten... Ja, der meinte, dass er selber keine Familie hätte, die so eng beieinander wäre und dass wir so toll finden würde, dass man so eine Familie, verrückte Familie hätte. Und dann darauf springt die ganze Familie an, findet es ganz toll und bittet ihn, einen Song zu singen. Damit macht er sozusagen eigentlich alles wieder kaputt, weil der Song... Der fängt aber sehr schön an. Also. Er fängt ganz nett an und so. Gehen die Leute mit, ein bisschen? Ja. Ein bisschen gehen die Leute mit und dann singt er davon, dass er seine Freundin endlich mal flachlegen möchte. Zu Anfang des Songs meint halt irgendwie so die Mutter seiner Freundin, oh, was ist jetzt der Richtige, ist es der Richtige und sowas. Zum Ende des Songs, der kommt nie bei uns mehr ins Haus und so. Ja, das ist also Modern Family. Also endlich mal wieder eine lustige Serie. Also sie hat gerade Preise bekommen und ich kannte sie vorher nicht, deswegen ja, sind wir da auf die Idee erstmal gekommen, das mal auch mal zu gucken. Ja, aber das ist so eine Serie wieder typisch, die so ein ZDF-Neo. Ja, weil man sie... Eine Folge zeigen und dann nie wieder, so ungefähr. Ja, oder das läuft halt irgendwie, aber keine Sau guckt ZDF-Neo. Also, City Rock läuft da ja, glaube ich, auch. Es guckt keine Sau. Nee, läuft auch gar nicht mehr. Läuft auch nicht mehr? Nee. Das ist einer der... Ach, die haben nur zwei Staffeln übersetzt und dann sein lassen? Ich glaube, durch die Übersetzung geht vieles verloren, weil das ist auch so ein bisschen im Dokumentarstil war. Wo Alec Baldwin irgendwie den gemeinen Produktionschef spielt und... Und Tatjana ist unter die eifrigen Blogger gegangen. Dass man hier nochmal anheizen kann, die man sich darauf anspricht. War schon mehr gebloggt in letzter Zeit, ne? Also vorher war ein halbes Jahr irgendwie so wenig. Zwei, dreimal. Ja, momentan habe ich auch so ein bisschen Spaß daran. Ist gar nicht so einfach eigentlich, so quasi als Blogger so seine Mitte zu finden. Weil, also ich habe eine Zeit lang oder immer mal wieder sehr viele Videos einfach reingehauen und sowas, die sind auch gelesen worden. Man hatte auch irgendwelche Zugriffszahlen, das heißt, ich habe ein bisschen mehr Leser als andere. Aber das einheitliche Bild hat das natürlich nicht ergeben, wenn man dauernd irgendwelche Videos unkommentiert irgendwie reinpostet. Dann hat man so diesen Tumblr-Effekt, dass so ein Blog-System, wo man eigentlich nur sowas macht. Es gibt ja diverse Systeme, Soup.io und keine Ahnung was, wo sehr viele Leute unterwegs sind, wo man sich verknüpfen kann und dann einfach nur irgendwelche lustigen Bildchen, an denen man keine Rechte hat, postet. Ja, solange man nicht im Impressum steht, ist es ja alles total egal oder sowas, was mir aber irgendwie zu viel Zeit, zu zeitintensiv gewesen wäre. Also da müsste man ja dauernd irgendwie so auf Bildchensuche gehen und dann Bildchen lustig finden und so, das finde ich alles so, nee. Dann mache ich lieber das Ding so, wie ich mein Ding mache und lasse ein paar Sachen einfach außen vor. Was dann aber dazu führt, ja schon irgendwie so seinen Stil im Schreiben von Texten zu finden. Also einen gewissen Wiedererkennungswert. Das ist gerade auch bei Spreeblick so der Fall. Also wo eigentlich irgendwann bei Spreeblick Hinz und Kunz geschrieben haben. Ich weiß gar nicht. Also es gibt größere Blogs, wo halt irgendwann irgendwelche Leute, die man nicht mehr kannte, gar nicht mehr kannte, gebloggt haben. Und ich glaube, das war, irgendwie hat das bei Spreeblick auch mal kritisiert, dass also irgendwann, man kannte die Leute jetzt gar nicht mehr. Und jetzt gerade ist es wohl so, dass der Johnny Häusler selber nur noch bloggt, größtenteils. Also jetzt war einmal noch der Ingo Neumeier, der halt immer Gedichte, 12-Zeiler reinhaut, der ist noch mit dabei, so ein bisschen und so. Ansonsten ist das jetzt pur Johnny Häusler und so. Und das merkt man einem Blog doch an, wenn so ein Einzelner seine Sicht der Dinge dann auch so reinhaut. Aber du bist doch zurückhaltend, oder? Also über irgendeinen Scheiß bloggst du jetzt nicht, sondern nur über deine eigenen Sachen. Ja. Du hast auch einen Incognito-Account, den benutzt du aber jetzt nicht mehr, oder? Doch. Eigentlich auch noch. Wenn über spezielle Personen gelästert werden sollen. Ja, welche Themen, die ich persönlich dann irgendwie sage, das möchte ich nicht unbedingt, die auf meinem Blog stehen haben. Ja, das hat sich ja auch geändert, ne? Also eine Zeit lang war es, also ich meine, so eine Blog-Funktion habe ich seit 2003 und da hat man ja noch irgendwas reingeschrieben aus dem persönlichen Umfeld, weil man gewusst hat, die lesen sowieso nicht. Und durch Facebook und Co., weil die Sachen da auch so reinlaufen, hat man diese Gewissheit ja nicht mehr. Also es kann durchaus sein, dass die Leute aus dem näheren Umfeld, um die es geht, genau den Scheiß lesen, den man da verzapft hat. Also muss man selber ein bisschen dafür sorgen, so dass man noch... Man möchte es ja teilweise schon loswerden. Ja, aber gewisse Sachen kann man einfach nicht loswerden. Also auch im Cognito-Blog auch nicht. Ja gut, du kannst sicher Beiträge ja auf privat schalten, dass sie niemand lesen kann. Ja, warum soll ich denn überhaupt schreiben? Damit man sie runterschreiben kann. Dann kann ich auch schreiben bei mir abspeichern auf meinem Rechner. Ja. Oder wieder löschen am besten. Das ist ja diese Angst, ständig irgendwie erwischt zu werden oder irgendwie was zu sagen, was ein schlechtes Bild auf einen werfen kann. Hat man das früher auch so gehabt? Ich weiß es nicht. Ich habe momentan nicht so... Also mich überrascht es, wenn ich... Also manchmal mache ich ja thematisch über irgendwelche Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Ja. Und hat es zweimal, dass genau diese Leute drauf geantwortet haben. Also einmal der, ich glaube, es ist der Feuilleton-Chef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das ist schon sehr seltsam, wenn solche Leute irgendwie so also auf irgendwelche Blog-Einträge melden oder sowas, aber das hat er halt gemacht. Und dann denkt man schon, um Gottes Willen, und kontrolliert eigentlich nochmal, was man da geschrieben hat, weil man es nicht in dieser... Also nicht darauf vorbereitet gewesen ist. Also naja, also diesen ernsthaften Beitrag würdest du denen, wenn es auf den Fall kommt, immer noch so schreiben und sowas. Hatte dann für meine Verhältnisse Glück, dass ich gesagt habe, ne, passt immer noch. Also so ein gewisses Fangnetz in meiner eigenen Schreibe habe ich komischerweise doch dabei. Und vor 2 Wochen oder sowas hat sich halt auch jemand, das war kurz vor der Berlin-Wahl, das ist glaube ich noch ein bisschen länger her, wo der Artikel von jemandem Prominente in der Frankfurter Rundschau wieder auftauchte. Und ich dachte mir, das ist ziemlich abgekartet, weil da auch wieder drin stand, es wäre vollkommen unverantwortlich, die Piraten zu pengen. Die Piraten zu wählen, weil sie kein Programm haben, weil sie nichts durchsetzen können, bla und blub. Und ich habe darauf reagiert, weil er so prominent verlinkt gewesen ist. Da hat sich komischerweise sehr schnell danach der Autor gemeldet, also ein Professor für irgendwas, der seinen Namen wohl irgendwie so in einem Feed hat und halt, wenn irgendwas im Internet kommt oder bei Twitter, wird er sofort benachrichtigt. So läuft das, glaube ich, dass einige Leute einfach ihren Namen abonniert haben, falls er irgendwo im Internet ankommt. Zack, bumm, bang, bang, bang, der schreibt was über dich. Und der hat auch gleich geschrieben und hat darauf verwiesen, dass sein Artikel eigentlich von 2009 oder sowas gewesen ist. Also ich habe schon gedacht, das wäre ein aktueller Artikel, war es aber nicht. Aber die Behauptungen sind nicht besser geworden. Und deswegen habe ich dort geschrieben, naja, aber die hätten wir zurücknehmen können, weil sie inzwischen nicht mehr den für aktuell halten. Ansonsten steht da noch genauso halt bei der FAZ. Ich meine auch diese allgemeine Hysterie jetzt bei Facebook. Klickt mich weg, wenn er mich abonniert. Und das ist es, was mich so ein bisschen gerade nervt. Also grundsätzlich sind diese Systeme ja so, sie sind am Anfang interessant, weil interessante Leute dabei sind. Ja, aber... Und inzwischen finde ich Facebook halt nicht mehr interessant eigentlich. Also interessante Sachen kommen dadurch jetzt nicht rein. Warum sollten sie das auch? Und warum sollte, weil ich irgendwen kenne, von dem jetzt interessante Sachen bei Facebook auftauchen? So ist mein Bekanntenkreis eigentlich nicht draufgestellt. Aber ich habe auch so viele schon rausgeschmissen, dass so viele Sachen gar nicht mehr interessant neu reinkommen können, glaube ich einfach. Ja, ist schon nervig, wenn ein paar Leute immer auf die gleiche Tour ihren reinhauen. Man meint ja, das Ganze hast du vor zwei Wochen genauso schon. Ja, und das kommentieren dann alle genauso. Ist es ein Gejaule und es wird beantwortet mit Durchhalteparolen. Ja, genau. Und dann mal aus der Richtung und mal aus der Richtung. Und das ist halt eine super. Man möchte auch nicht jeden, der sich so für unheimlich toll hält, dauernd lesen. Der auch so schreibt, als würde er sich einfach nur toll halten. Und ich habe für Facebook sowieso meinen eigenen Browser jetzt. Also nachdem diese leichte Hysterie da gewesen ist, dass Facebook auch Daten sammelt, wenn man einfach nur ausgeloggt auf irgendwelchen Seiten rumsurft, auf denen ein Facebook-Code drin ist, werden schon Daten an Facebook geschickt. Aber ich frage mich immer wieder, was wollen die mit diesen Daten? Was? Was wollen die mit diesen Daten? Ja, die wollen ein Profil erstellen, aber also ich meine. Wofür? Ja, um Werbung zu verkaufen. Ich kaufe doch eh was ich für richtig halte oder was ich will. Ja, es gibt wahrscheinlich Menschen, die einfach auf Werbung anspringen. Ich springe eigentlich nicht, außer auf meinem Haarshampoo, das von Oliver Bierhoff damals beworben ist oder was. Da bin ich, glaube ich, schon ein bisschen auf Werbung angesprochen, muss ich sagen. Aber es funktioniert auch gut. Also ich bin mit dem Shampoo jetzt auch so zufrieden. Eben, du kaufst, also ich meine... Hätte es nicht funktioniert, würde ich es nicht mehr kaufen, ja. Aber angesprochen bin ich durchaus durch Werbung, würde ich sagen. Aber ja, ich glaube, das ist so das Verhalten von den meisten Leuten. Die kaufen das, was die brauchen oder das, was die für richtig halten und wenn sie nicht mehr. Ich habe ja auch Werbung so geblockt, dass ich bei Facebook keine Werbung kriege. Also ich habe auch noch, glaube ich, einen zusätzlichen Facebook-Blocker, mir diese Freundschaftseinladung auch wegblockt. Also ich kriege immer Werbung für werdende tschechische Mütter. Ich kriege keine Werbung. Deswegen kann das gar nicht so toll sein. Das lenkt auch tierisch ab. Echt? Also im Chrome-Browser. Chromium. Für Facebook momentan zuständig und sowas. Und der ist nicht so gut. Oder das Programm ist dort nicht so gut. Oder es hat halt keinen Facebook-Blocker oder was. Da kriege ich schon mehr Informationen, als wenn ich das bei Facebook, beim Firefox drin hätte. Und das finde ich schon so nervig. Dass ich dann sehr schnell wieder raus bin aus Facebook, weil mich halt diese Informationsüberflutung, die ich gar nicht haben will, schon wieder so nervt. Das ist genauso wie früher bei den Internetseiten, wo überall irgendwas geblinkt, an Werbung geblinkt hat. Und dauernd welche Pop-Ups aufgehen, ja. 1000 Pop-Ups. Auf die Seiten ist man ja auch nicht mehr freiwillig gegangen oder hat sich halt mit einem Pop-Up-Blocker die Sachen vom Leibe gehalten. Und ein Smartphone brauchst du auch noch nicht. Smartphone? Ja. Nee. habe ein Nokia-Phone. Es ist kein Smartphone. Wir können ja mal ein aktuelles Foto jetzt machen. Ich habe ja mein uraltes Smartphone. Damals hieß es, glaube ich, das ist so alt, damals hieß es noch nicht mal Smartphone. Das Wort gab es gar nicht. Nee, hatten wir damals nicht. Wir hatten hier nichts. Das ist ein XDA Diamond und es funktioniert halt immer noch. Das ist ja auch kein Grund. Ah, du hast ja auch Internet. Ja. Mit deinem Nokia 7230. Was ist das? Ja, das ist das, wo das nicht draufsteht. 3,2 Megapixel. Ja. Möchtest du noch Abschiedsworte sagen? Bis zum nächsten Mal. Dies war eine Produktion von Schneckenradio.de.